Sesamstraße. Lindenstraße, Ecke Sesamstraße. Du Bert, ich habe eine super Idee, wie man Geld machen kann. Ganz einfach. Ja, und was ist das für eine super Idee? Willst du jetzt etwa hier in der Lindenstraße, Ecke Sesamstraße, Drogen verkaufen oder wie oder was? Du hast es erfasst, Bert. Pass mal auf. Ja. Ich zeig's dir. Einen Moment. Jetzt spinnt er. So, das sind 1A Haschkekse aus schwarzem Afghan. Hab ich selber gebacken. Gehen total ab. Ja, ist ja alles schön und gut, aber vom Haschkekse verkaufen werden wir nicht reich, glaub mir. Es kommt noch besser. Aber jetzt spinnt er. Guck mal, Bert. Feins ist Kokain. Aus Kolumbien. Fein, super Stoff. Tolle Idee, Ernie. Aber jetzt mal ehrlich, welcher Spießer aus der Lindenstraße soll uns denn den Stoff abkaufen, hä? Ich zeig's dir, Bert. Da bin ich gespannt drauf. Ich kann ohne Kokain nicht mehr leben. Hans. Hast du nicht was für ein paar Lines dabei? Helga. Ich hab doch aufgehört. Mit diesem Teufelszeug. Schön für dich. Aber Ernie hat gesagt, Kokain ist gut für mich und ich soll es ruhig weiternehmen. Ernie besteht immerhin aus Stoff. Er muss es wissen. Außerdem bin ich viel ausgeglichener und ruhiger, immer dann, wenn ich Kokain nehme. Scheiß Ernie. Schnauze! Ernie, ich hab gehört, du hast das ganze Kokain an die Beimer verkauft. Ja, und? Und was ist, wenn die Beimer uns die Bullen auf den Hals setzt? Was ist dann, hä? Ganz einfach, Bert. Wir verkleiden uns.